Ja, das klingt jetzt so blechern, weil wir kein Studio mehr haben, meine Herren. Was? Das ist doch klar. Was? Blechern? Ja, stockfinster ist da herin. Ja, das auch, aber es scheppert auch total. Ja, das ist ja auch verständlich. Ja, es liegt daran, dass wir kein Studio mehr haben. Und es stinkt ein bisschen. Ich glaube, wenn ich jetzt näher hinrichte, dann glaube ich, es stinkt nach Senf. Sie reden ein ganz schönes Blech. Wieso soll es hier nach Senf riechen? Ja, wenn ich doch sage, ich kenne meinen Senf. Hm? Und zwar riecht's, glaube ich, nach Händelmeier-Senf, süß aus Ringsburg. Finden Sie auch, dass es nach Händel-Dings-Senf aus Ringsburg riecht? Herr Angermeier, ich kenne diesen Sekt nicht. Ich bin der größte Senfkenner von ganz Niederbayern, glaube ich. Ich glaube, wir sitzen in einer Sektbüchse. Ich kenne 233 Senfsorten beim Vornamen. Wie heißen die? Das ist sehr wahr. Wie heißt 129, bitte? Hintermeier. Aha, richtig. Gut. Da können Sie bei Wetten, dass auftreten. Aber wenn ich sage, wir stehen hier, ich glaube, ui, da ist ja sogar noch ein bisschen Senf auf dem Boden. Da probiere ich jetzt mal schnell. Ja, einwandfrei, ein Händelmeier-Senf, pundig, wie ein Buche steht. Freut mich, dass Sie zufrieden sind, Herr Angermeier. Sie können Freude empfinden, wo wir keine Sendung machen können, weil wir kein Studio mehr haben. Wenn es bloß nicht so stockfinster und furchtbar kalt wäre, außerdem hätte ich jetzt einen Hunger auf eine Wurst. Eine Wurst. Als wäre das unser einziges Problem, Herr Angermeier. Wir haben kein Studio mehr. Programmierman hat unser Studio entführt letztes Mal und wir stehen blöd da. Ja, vielleicht kann man die Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, was sich zugetragen hat. Wir waren gezwungen, auf unser Studio zu verzichten. Programmierman hat es wegfliegen lassen, um den Weltuntergang abzuwenden. Den Weltuntergang durch eine gewaltige Gestankexplosion. Und wenn ich mich hier so umrieche, also ich habe ja nichts gegen Senf, aber ich habe den Eindruck, er hat doch noch stattgefunden, Herr Angermeier. Ja, ich glaube, der Geruch kommt von innen da drüben rüber. Mhm. Sie riechen also wie... Das werde ich mir merken. Mit Verlaub, Sie riechen wie frischer Wurstaufschnitt. Oh, da würde doch der Senf hervorragend, wenn Sie vielleicht mal probieren wollen hier, bitte. Nein, jetzt nicht so direkten Körperkontakt. Dann probiere ich selber. Na, da steht nicht drauf. Mhm. Außerdem gehören zum Händelmeier-Senf ein paar Weißwürst. Wie heißt der? Händelmeier-Senf. Händelmeier. Süß, aus Ringsburg. Und da gehören an für sich frische Weißwürst dazu. Mhm. Lecker. Ja. Ich glaube. Was glauben Sie denn? Wir gehen jetzt mal raus aus der Büchsen da. Wir sehen zu, dass wir wieder ein Studio kriegen. Wir könnten, meine Damen und Herren, meine Herren, wir könnten Wir könnten eins suchen. Ja, oder wir könnten einen Regentanz, also so einen Studiotanz aufführen. Ach, ja, dann tanzt man doch ein bisschen so. Scheiße! Herrschaft! Ach, verflucht! Ich hab mich versprochen vorhin. Ich meinte nicht wirklich Regentanz. Scheiße! Eigentlich mehr so eine Art Studiotanz sollte es werden. Ich glaube, da ist ein Loch in der Senfbüchsen, da ist ein Loch drin. Ja, ich stehe auch schon einen Meter hoch im Wasser. Und der schöne Händelmeier-Senf, jetzt löst er sich auf. Grauenhaft. Ja, dann müssen wir wohl raus hier. Das Wasser mit den Senfresten ist auch ein bisschen unappetitlich. Ja, was machen wir denn jetzt, meine Herren? Wir sollten Unterschlupf. Ich bin schon ganz nass, wir sollten irgendwo unterkriegen. Und ein Studio wäre auch gut. Studio mit einem frischen Mikrofon. Also vielleicht machen wir erstmal einen Jingle, das ist immer trocken, das Jingle. Das ist eine unheimlich trockene Angelegenheit. Und dann sehen wir ja, was dann passiert. Dann finden wir vielleicht einen Unterstand. Ach, schöner Mist. Ja, Jingle bitte. Eure Tagesordnung. Ha? Was ist? Ach, jetzt hat er es wieder nicht verstanden. Ich kann nichts verstehen. Eure Tagesordnung. Ach so, eure Tagesordnung! Ja, genau! Endlich! Aus der Welt der allergrößten Riesenbrummer von Kreaturen unter der Sonne. Heute die Entführungsopfer. Aus der Zeit von vor 3 Wochen. Unter der Überschrift Signalhorn. Nur noch 3 ausgewachsene schwarze Nashörner leben im tansanischen Teil der Serengeti. Mit einem Trick, der seit kurzem auch für entführungsgefährdete Menschen diskutiert wird, versuchen nun Wissenschaftler der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die Tiere vor Wilderern zu schützen. Die Forscher versteckten in den Hörnern der 3 Exemplare jeweils einen Radiosender. Mit einfachen Empfängern können nun Wildhüter jeden Schritt der Kolosse überwachen und sind sofort zur Stelle, wenn die Tiere in Gebiete wandern, in denen Wilderer ihr Unwesen treiben. Herrschaftszeiten, das ist ja pfundig. Mein Onkel Albert, das erinnert mich an meinen Onkel Albert. Der Onkel Albert hat so eine dicke, rote, runde Runkelnasen im Gesicht gehabt. Da hättest du spielend einen ganzen Privatsender drin unterbringen können. Ja. So riesig war die Nasen. Ja, Herr Angermeier, haben Sie sich klar gemacht, was das bedeutet? Was das bedeutet? Was bedeutet das denn, Herr Finske? Okay, Sie können es mir erklären. Das bedeutet doch, dass wir nur ein Nashorn zu suchen brauchen. Und schon finden wir unser, also nicht unser, aber ein Sendestudio. Ach weil so, wo ein Sender ist. Da ist ein Radiosender drin, natürlich. Wo ein Sender ist, ist ein Studio nicht weit. Hervorragend. Das ist ja gar nicht einmal so unwahrscheinlich. Es gibt ja immerhin 3 Stück davon. Da muss ja gelegentlich mal eins vorbeikommen. In welchem von den Nashörnern ist denn die Wüste Welle untergebracht? Wissen wir das? Ich glaube, es reicht ja irgendein Studio. Ich glaube, das ist bestimmt ein rotes Nashorn. Ja, aber wo kriegen wir rotes? Wo kriegen wir denn jetzt ein Nashorn her, hier in Tübingen? Also ich meine, in Tübingen gibt es eh keine Nashörner. Da können wir genauso gut irgendwo anfangen zu suchen. Stimmt. Und was wollt ihr dann machen das mit dem? Das ist schlagend. Was wollt ihr dann machen mit dem Nashorn? Dem sägen wir das Horn auf und dann steigen wir ein. Ihr seid ja ganz schlimme Finger, seid ihr. Wir sind in Notwehr, wir haben kein Studio. Außerdem muss an dem Horn ja dann schon eine Öffnung sein, wo die Wissenschaftler das Radio, also den Sender, rein versteckt haben. Wo die mal rein und raus gehen und die Bänder abholen. Ach so, stimmt, da müsst ihr Aufzeichnungen von den Bildereien. Da müsst ihr sowas wie eine Sollbruchstelle, müsst ihr da schon dran sein. Genau, so wie beim Maßkrug, wenn man anderen übers Hirn haut, da ist auch eine Sollbruchstelle. Da kriegen auch einen Sender drin, Herr Angermeier. Ja, das wäre überhaupt so eine Idee. Neulich war ich beim Bisseln draußen, ja. Da komme ich zurück, da ist mein Bierglas weg. Das wäre auch keine schlechte Idee gewesen, einmal einen kleinen Sender oder einen Privatsender einzubauen. Was noch voll, Ihr Bierglas? Ja, das war noch bis zum Drittel war das noch voll. Da habe ich gerade einmal anzogen gehabt. Gell? Ich glaube, unser Biergläsern ist seit 1 untergebracht, glaube ich. Oh, das ist überraschend. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Wo kriegen wir das Nashorn her? Was meinen Sie? Ja, wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Außerdem habe ich Hunger, gell? Ich hätte jetzt gern mal eine Wurst. Also vielleicht klingeln wir einfach dort an der Tür. Ich guck mal gerade auf das Schild. Das sieht aber gefährlich aus. Schild. Da traue ich mich nicht. Am Schild ist da Unverschämtheit einfach da. Da wohnt eine Frau Arabella Hatari. Vielleicht klingel ich da einfach mal. Ja dann. Sind Sie sicher? Ja. Passen nicht. Nein, ich glaube... Ach, scheiße. Huch. Vielleicht nochmal, gell? Was ist das denn für ein Geräusch? Ach jetzt so. Hören Sie schon auf, da kommt am Ende noch jemand. Ich klinge nochmal. Ach so, ja, da. Da ist niemand zu Hause, ne? Ist niemand da, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt, gell. Dann können wir ja auch wieder gehen. Ja, dann können wir vielleicht woanders probieren und einen Nashorn finden. Vielleicht im X. Woanders, vielleicht jetzt im X-Nashörner, ja. Das könnte noch sein. Überhaupt so mal Wurst aus Nashörnern zu vielleicht in der Südstadt oder in deren Dingen irgendwo. Ja, es gibt ja auch schon Flamingo-Steaks. Oder da kommt doch jemand. Ach, da kommt jemand, um Gottes Willen. Aber das sagen Sie, gell? Sie reden mit der Frau. Ich traum, das ist ja furchtbar. Ja. Sehen Sie, wie das Haus aussieht? Das ist ja ganz schön unheimlich. Ich habe nicht gesagt, es hätte nicht klingeln sollen. Oh nein! Jetzt müssen wir natürlich... Da gehört auch mal Tropfenmehl hin. Mein Gott. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Sie sind ja ganz Finz. Voll Senf, das ist ja widerlich. Das sieht aus wie Händelmeier-Senf. Ja, das kann man erklären, aber das ist... Die Frau, die kennt sich aus. Mein Name ist Finskai vom Gewerbeaufsichtsamt. Die ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Mein Name ist Angermeier, Verehrung, Gnädigste. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch jetzt, Frau wie Hatari. Wir suchen Nashörner. Und da dachten wir, wir klingeln mal bei Ihnen. Mhm. Weil also eins wird uns schon reichen. Ja, eins würde natürlich reichen, klar. Also wir würden gerne mal in Ihrer Wohnung Nashörner suchen, wenn das geht. Wär das möglich, Frau Hatari? Ja, Nashörner, ich weiß jetzt nicht, ob ich welche da habe, aber ich hätte einen Vorschlag. Aha, der wäre? Ich habe eine gute Idee, ich bin nämlich gerade etwas in Eile, weil ich gerade auf dem Balkon war beim Spargelstechen und das eilt sehr, weil das ist auch nicht ganz ungefährlich. Ah ja. Und da könnte ich eigentlich 3 Mannsbilder wie Sie brauchen, um mir ein bisschen zur Hand zu gehen. Würde ich können sagen, wir doch auf dem Balkon gleich anfangen zu suchen. Wenn wir dann auf dem Balkon auch ein bisschen... Dann können Sie dann bei der Gelegenheit schauen, ob es da Nashörner gibt. Ich glaube es zwar nicht, aber gut, wir können ja schauen mal. Sie einfach gut, dann mal. Gehen Sie doch voraus. Die Haus ist ja monströs groß. Ja, durch die Halle. Einfach durch die Halle. Ja, an den Säulen vorbei. Die Marmortreppe. Runter. Durch den Salon, ja. Ach so, ja, jetzt und jetzt? Sagen Sie mal, wieso bewegt sich denn hier alles so seltsam? Es kommt immer näher und geht zurück Haus. Und es kippt so also zur Seite. Alles dreht sich und es ist ja ganz kommt immer näher und das weiter weg. Sie weiter einfach gar nicht. Das zurück. Ist normal Frau bei mir, Arabella, warum ist... Was soll das? Das bewegt sich hier, das macht aber nichts. Gehen Sie einfach weiter. Ihr Wohnzimmer hat wohl etwas eingenommen. Sehen Sie, hier ist der Balkon. Das Wohnzimmer hat auch ganz schlechte Themen immer. Ja. Der Balkon, ja, da ist es dann anders wieder. Ja, das will ich hoffen, dass es da anders ist. Es ist ja schon ganz schön unruhig hier drin. Ja, dieses Wohnzimmer hat eine elastische Aufhängung. Mein Mann war Architekt, das ist eine Besonderheit. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Balkon ist also fest. Ja, dann gehen wir aufgehängt. Lieber auf den Balkon raus, würde ich sagen. Ich habe bitte gedacht, hier durch die Tür, nach Ihnen, meine Herren. Ja, hier ist es dann ruhiger. Sehen Sie? Hier ist viel schöner. Ja, das ist doch idyllisch. Oh, eine gute Luft ist da heraus. Da fühlt man sich wie in Tübingen. Und schauen Sie, das hier sind meine Spargelbeete, mein ganzer Stolz. Ja, ich sehe gar keinen Spargel, den man stechen könnte. Ja, den kann man ja auch nicht sehen. Wie? Was? Meides schaut das gehört so, der muss ja unter der Erde sein, sonst wird er ja ungenießbar. Meides Beet schaut ja aus wie Wellpappe. Also, was soll denn das? Ich habe den Eindruck, Sie kennen sich überhaupt nicht aus mit Spargel. Nee, wir suchen Nashörner, da konnten wir nicht mit rechnen. Ich weiß bloß, dass das geht nicht. Also wenn Sie mir helfen wollen beim Spargelstechen, dann muss ich Sie vorher einweisen, denn das ist ein sehr empfindliches Gemüse. Und ich habe hier ein kleines Handbuch, ein entsprechendes Handbuch. Ich denk, da können kann, Sie ja mal reinhören, denn sonst lasse ich Sie nicht an meine Beete. Ja, gut. Ist immer gut, wenn man was lernen kann. Ja, und wenn jetzt das zum Nashorn verhilft. Ich weiß bloß, dass der Spargel ein wurstartiges Gemüse ist. Ah ja. Ja, so könnte man das sagen, ja. Der Spargelstecher von Schwetzingen, Folge 3. Kommt ja gar nichts. Nur Geduld. Aha. Geht's jetzt los? Jetzt geht's los. Nach den ersten warmen Tagen im April atmeten die deutschen Spargelanbauer auf. Nur mit wenigen Tagen Verzögerung, schuld daran war der lange Bodenfrost, konnte die Spargelsaison 1996 beginnen. Ah, Gott sei Dank. In Deutschland wird auf einer Fläche von über 9000 Hektar Spargel angebaut. Mhm. Mit rund 35.000 Tonnen Spargel rechnen Marktexperten in dieser Saison. Das entspricht einer Angebotssteigerung von rund 10% gegenüber dem Vorjahr. Knapp die Hälfte des hierzulande konsumierten Edelgemüses kommt aus eigener Produktion. Der Selbstversorgungsgrad liegt zurzeit bei 43%. Das ist doch nicht knapp die Hälfte. Gerhard Bökel, Landwirtschaftsminister von Hessen, dem Bundesland, das zu den größten Spargelanbaugebieten in Deutschland zählt. Ja, wir mögen ja den Spargel alle unheimlich gern und es ist ein sehr nützliches Gemüse und er ist unglaublich schmackhaft. Aber er sollte auch beim Ernten nicht unterschätzt werden. Er ist ein sehr gefährliches Gemüse. Es kann sein, wenn man hinten sich bückt oder sich nach vorne bückt, dass einem hinten heimtückisch eine Spargelspitze spitz in den Hintern, ich sage einmal, hineinsticht. Und das kann sehr schmerzhaft sein, vor allem beim wilden Spargel, denn der ist viel schärfer als der normale domestizierte Hausspargel. Man sollte also aufpassen. Man sollte also, bevor man an Spargelbeet herantritt, erst einmal eine große Spritze aufziehen und dann in Erden, in den Mulch hineinstechen und dann gescheit Druck dahinter und dann eine halbe Stunde warten, dann ist der Spargel eingeschlafen. Da geht man einmal quer drüber und haut mit dem Vorschlaghammer auf alle Köpfe und dann ist der Spargel quasi, anästhesiert. Und dann geht man durch und schneidet einmal mit der Motorsäge so 5 cm unterhalb von der Grasnarbe alles weg und dann muss man bloß noch einmal mit dem großen Fleischklopfer drüber und dann kann man es eigentlich sofort ins Blasel reintun und dann ein bisschen Essig, Salz, Pfeffer und dann ist quasi fertig. Und die Firma Hengstenhügel hat uns bestätigt, dass es eine ganz 1A-Klasse Qualität ergibt. Um die vom Verbraucher erwartete Qualität zu liefern, funktioniert der Spargelanbau nach einem ganz bestimmten Rhythmus. Erst 2 Jahre nach dem Anpflanzen ist zum ersten Mal Erntezeit. Sie beginnt jeweils Ende April und endet traditionell am Johannistag, dem 24. Ja. Juni. Scheiße, ist noch. Dann wird der letzte Spargel gestochen. Danach muss sich die Pflanze erholen und regenerieren, um im nächsten Jahr wieder ertragsfähig zu sein. Bodo Mönig, Spargelanbauer in Südhessen, und seine Leute haben in diesen Tagen im wahrsten Sinne des Wortes wieder alle Hände voll zu tun. Ach, wir hinter, also wenn man ins Feld reingegangen, links ein Maschinengewehr und rechts so eine Schneidvorrichtung. Und ich bin auch nicht aus Südhessen, ich bin natürlich aus Oberschwaben. Und das ist also so, dass wir dann erst einmal eine Garbe in diese Hügel hineinjagen. Sie kennen das, haben wir das praktisch gesiebt und dann ist von dem Spargel schon mal 80% erledigt. Dann sind die Köpfe ab. Dann mit dem Schneidgerät wird dann also praktisch der Erdkrumen aufgebrochen und dann mit einer speziell konstruierten Zange das Objekt rausgerissen und dann mit der sogenannten Spargelstechgabel brutal abgestochen, da bin ich auch ganz ehrlich. Und ich habe mir den Beruf nicht ausgesucht. Es ist also so, dass in unserer Familie seit Jahrzehnten Spargel gestochen wird. Und es ist klar, in der Nachbarschaft ist immer ein Problem, aber ich denke einfach, die Menschen brauchen ihren Spargel, und wenn sie nicht damit leben können, dass der auf so grausame Weise, sage ich jetzt mal, hingerichtet werden muss, dann sollen sie halt wieder Schweinefleisch essen oder Rindviecher. Ja, hat er recht. Und solange der Mensch den Spargel will, wird auch Platz für Leute wie uns auf der Erde sein. Ja, und das ist ja alles gar nicht so erfreulich. Wir können doch, das ist doch, das geht doch, wir, also ich fühle mich so, da überfordert. Das sollen wir machen, oder wie? Das ist ja auch gefährlich. Ja, meine Herren, ich denke, Sie sind immerhin Großwildjäger. Sie wollten einen Nashorn suchen. Ja, ich war ja froh, dass Sie vorbeigekommen sind. Wissen Sie, es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die das machen wollen. Kein Wunder. Und früher, ja, da sind noch Freunde von mir dann vorbeigekommen. Da haben wir so richtig schöne Spargelschlachten, sage ich jetzt mal, gefeiert hier auf dem Balkon. Aber leider, eine Freundin ist verstorben letztes Jahr, zwei sind ausgewandert. Verstorben beim Spargelstechen? Und jetzt standen sie heute vor meiner Tür. Und das war doch so ein schönes Zusammentreffen. Aber es hört sich viel gefährlicher an, als es ist. Ich habe hier diese Schutzanzüge, wenn Sie die mal überstreichen. Die sehen ja schick aus, ja. Ja, die sehen sehr robust aus. Da kann gar nichts passieren. Ein bisschen eng sonst. Ja, passen Sie auch auf, dass die Kettenhandschuhe gut sitzen. Das ist ganz wichtig. Ja. So. Ich krieg da unter der Maske gar keine Ruhe. Sagen Sie, meine Herren, können Sie mich hören? Ja. Dann nehmen Sie doch hier jeder mal so eine Spargelfasszange zur Hand. Es tut mir leid, Frau Hattari, ich verstehe Sie überhaupt nicht in diesem Anzug drin. Ja, eine Spargelfasszange. Eine Spargelfasszange? Muss ich diesen Helm auch tragen? Diesen Helm, ja, ich würde es Ihnen raten, aber natürlich, wenn Sie keine Luft bekommen. Ich glaube, in einer gewaltigen Kesselschlacht werde ich diese Spargellektionen vernichten. Ich werde sie niederbettfällig. Ich werde Herr Finzkeit, können Sie doch den mal den Helm wieder aufnehmen. Wir werden den gewaltigen Herr Ackermeier hat die richtige Einstellung. Full of shells. They rally round our family. War das ein Gemetzel? Ja, ja, vor allem meine der Bass. Herren, ich bin ja begeistert von Ihnen, muss ich sagen. Das war das schönste Spargelsprechen, das ich seit mindestens 20 Jahren hier erlebt habe. Das war ein rechter Blutrausch, war das. Es hat Spaß gemacht. Es hat sogar mir ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, Sie waren großartig, meine Herren. Also ich muss sagen, ich bin Ihnen so dankbar. Ja, da könnten wir doch vielleicht... Ja, ich würde Ihnen gerne einen Wunsch erfüllen. Ja, wir müssen auch nochmal an das Nashorn denken. Ja, vielleicht wenn wir hier kriegt man vielleicht eine Nashornfalle, wenn wir bei Ihnen hier eine Nashornfalle bauen dürfen. Frau Hatari. Ja, aber gerne, natürlich. Graben Sie, ich habe hier ja Gerätschaften. Ja, graben? Wie geht das eigentlich? Ja, eigentlich kennen wir uns noch gar nicht so aus mit Nashornfallen. Mhm. Ja, Sie haben doch vorher dieses Handbuch da gehabt, gell? Könnten Sie uns das sprechende Handbuch nochmal ausleihen? Ja, gerne, aber gerne, meine Herren. Ja. Dann schauen wir mal unter NW Nashornfalle nach und dann kriegt man das gleich raus und dann machen wir ein Loch in die Erden, gell? Gut, schön, ja. Nashornfallen, siehe, unter Tierfallen. Tierfallen, siehe, unter Fallen. Fallen. Erstens, Grubenfallen. Die Konstruktion dieser Fallen ist derart einfach, dass Zweifel entstehen könnten, ob dieser Typus nicht vielleicht zu den Relais-losen Fallen zu zählen sei. Wie aber bereits Horwitz gezeigt hat, Fußnote 7, handelt es sich bei der Fallgrube um eine eindeutige Relaiskonstruktion, da durch Anlage der Grube eine potenzielle Energiedifferenz zwischen Grubenrand und Boden geschaffen wurde. Der Fangerfolg beruht nicht, wie bei relaislosen Fallen, auf der Eigenbewegung des Tieres, sondern eben auf der künstlich geschaffenen Energiedifferenz. Sobald das Tier die Scheindecke der Grube, Auslöser, betritt, wird es gleichsam selbst Teil der Falle. 1a, Fallgrube und Korb. Diese Art Grubenfalle bezweckt mit der Nutzung des soeben beschriebenen Prinzips lediglich das Fangen eines Tieres in einer Kammer, Grube oder Korb. Alle Verbesserungen des einfachen Grubenprinzips zielen lediglich darauf ab, das Entkommen des Tieres durch Springen oder Klettern zu erschweren oder zu verhindern. So teilen die Buschmänner ihre Fallgruben durch eine Trennwand in zwei Teile. Beim Einbruch in die Grube kommt das Tier auf der Wand zu reiten. Seine Füße berühren überhaupt nicht den Boden. Abbildung 195, Fußnote 8. Ach so, ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ja, so müssen wir es machen, mit Zwischenwand und drauf reiten. Eigentlich gar kein Problem. Ja. Können wir vielleicht Schaufeln von Ihnen kriegen, Frau Hatari? Ja, ich habe alles da. Sehen Sie hier, diese Spaten. Ah, können Sie nehmen, das können Sie alles benutzen. Warum kriegen wir eigentlich alle Geräte wie Kassetten? Ja, das klingt wie... Ah, das klingt anders. Ja, das klingt gut, das nehmen wir. Das nehme ich. Und was machen wir jetzt? Das klingt auch gut, das kriegt der Herr Finzker. Wo machen wir es hin, das Loch? Ja, vielleicht einfach da, wo Platz ist. Vielleicht hier gerade, auf diesem Wellbereich. Ja, das wäre in Ordnung. Zwischen meinen Beinen, Gottes Willen. Achso, da. Ja, dann treten Sie doch zur Seite. Ah, das ist eine gute Idee. Dann gehe ich ein Stück zur Seite, dann ist da Platz. Gut, dann also. Ist zwischen Ihren Beinen Platz und... Soll jetzt da Graben helfen? Ja, bitte, das wäre nett von Ihnen. Das ist ja wie bei der Bundeswehr, das ist ja furchtbar. Und den Auswurf tun Sie dann auf den Blumenkohl dort hinten. Ja. Nicht Ihren Auswurf, den aus der Erde, Herr Angermeier. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also bitte das nicht ja auf meinen byzantinischen Blumenkohl. Oh, scheiße. Blumenkohl? Jetzt habe ich die Wurzel hier durchstochen. Na, das war mein Haxen, sie Depsi-Bläder. Aua! Ja, ich wollte es nicht. Also ein Spaten ist ein ganz schön gefährliches Gerät. Okay, dann graben wir jetzt mal schnell. Aua! Deine australischen Gänseblümchen. Ach so, ja, und... Macht ja nichts. Ich glaube, jetzt ist fertig, oder? Jetzt reicht's. Da passt ein Nashorn bequem rein. Wir müssen die Zwischenwand noch einlassen. Da, wo das Nashorn zu reiten draufkommt. Ja, jetzt ist es, glaube ich, fertig. Ja, jetzt verstecken wir uns hinter dieser Rabatte dort. Ja. Rabatte? Wir könnten ja versuchen... Blumenrabatte. Ja, wir haben überhaupt keine Rabattmarken dabei. Wir könnten uns versuchen, hinter der Verschanzung ein extremes, libidinöses Verhalten heraufzuzaubern mit unseren Gerüchen. Herr Angermeier. Ich finde, das geht zu weit. Ich finde, wir verstecken uns in diesem Maschinengewehrnest da drüben. Genau, also dann jetzt mal eine und Köpfe runter. Jagen wir die Maschinengewehre einfach raus und dann ist da Platz für uns. Ui, ich glaube, da kommt's. Das ist spannend. Da kommt was. Da kommt was. Das ist nur, weil die so gestunken haben. Seien Sie ruhig. Das Nashorn, ich glaube, das schnüffelt. Das hört sich an wie Vögel. Oh, da kommt tatsächlich was. Das schnüffelt. Schnüffelt ein bisschen rum und jetzt... Rumpel. Jetzt ist es eingefallen. Wir haben ein Nashorn gefangen. Was ist das denn? Tatsächlich. Das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Nashorn. Nein, das ist kein Nashorn. Scheiße, den kenne ich doch. Das ist peinlich. Scheiße, nicht schon wieder der. Das Guten Tag, sind es schon wieder Sie? Herr Remsmar. Das ist ja Herr Remsmar. Ja, ich Was bin machen es. Sie denn hier auf dem Dach? Also das ist mir sehr unangenehm. Ich bin es, Jan-Philipp Remsmar. Ich glaube, ich bin in Ihre Falle hineingetappt. Ja, aber gut, das liegt jetzt daran, dass auch für... Also haben Sie einen Radiosender in der Nase, Herr Remsmar? Nein, mal nachgucken? Ja, da ist ein kleiner Sender, da unterhalte ich mich immer mit Arno Schmidt im Totenreich. Aber da ist kein Studio mit Ihnen begriffen. Nein, leider nicht. Das ist auch nur sehr wenig Platz. Tja. Ja, Herr Remsmar muss... Ich finde, es sieht niedlich aus, wie Sie da reiten, Herr Remsmar, auf der Zwischenhand. Ja, es pickt mir. Mich gerade auch etwas am Bauch. Vielleicht könnten Sie mich hier wieder heraushieven. Ich helfe Ihnen mal raus. Dankeschön. Lassen Sie ihn doch einfach drin. Vielleicht. Wollen Sie mich hier wieder wochenlang festhalten, hier unten? Herr Remsmar, Sie können ganz unbesorgt sein. Diesmal sind Sie uns also praktisch nur unfallmäßig an uns geraten. Eigentlich haben wir uns aus dem quasi bewaffneten revolutionären Kampf zurückgezogen und wollten eigentlich jetzt nur ein Nashorn fangen. Ja, das wäre mir ganz recht. Sie könnten mir jedenfalls ein Surkamp-Taschenbuch von Adorno herunterreichen. Dann wäre mir das ganz recht und dann wäre mir nicht so langweilig hier unten. Ja, wir können vielleicht ein Taschenbuch runtergeben und dann wieder zuschaufeln, wenn Ihnen das auch lieb und teuer ist. Dann müsste ich Ihre dummen Gesichter nicht mehr sehen. Ja, das wäre uns dann auch recht, glaube ich. Meinen Sie, Sie könnten vielleicht von da unten ein Nashorn in die Grube locken? Ja, ich könnte einmal pfeifen. Sollen wir das erst zuschaufeln und dann locken Sie vielleicht? Ja, so könnten wir es machen. Gut, hier haben Sie das Buch, Herr Remsmar. Das klingt jetzt auch wieder wie eine Kassette, ich kann es nicht ändern. Bitte schön. Ah, danke schön, ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Das ist die Erziehung zur Mündigkeit, damit Sie da auch was lernen draus. Ja, das wird mir gut tun. Und das kennen Sie ja sicherlich schon. So, dann würde ich sagen, schaufeln wir jetzt wieder zu, Herr Finsker. Und ich werde etwas locken. Gut. Ah, jetzt fruchtet es, dass wir der Erde draufschmeißen. Jetzt haben wir den ganzen Auswurf wieder zurück. Vielleicht noch festtreten. So. Ja, ihr Frau Hatari, es tut mir leid, jetzt haben Sie da hier einen Intellektuellen in Ihrem Garten vergraben. Etwas befremdet, aber der Herr war doch ganz nett. Vielleicht, wenn Sie da einen Birnbaum pflanzen, der redet dann mit den Leuten, glaube ich, so ist das üblicherweise. Ja, ich muss schon sagen, also mit Ihnen wird es nie langweilig. Ich hätte jetzt gerne Wurst. Pflanzen Sie doch einen Stiftungsbaum, dann bietet der Baum allen die vorbeikommende Stiftung an. Das wäre auch gut. Oh, das klingt interessant. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Gut. Stiftungsbaum. Ja, ich habe da einen argentinischen Wurstbaum. Sehr gut. Lecker. Na, das wo steht er denn? Der steht hier in der Ecke. Schauen Sie, es ist ein sehr seltenes Exemplar und die Würste sind auch gerade reif. Oh, spitze, Sie dürfen doch nicht... Oh, danke. Nein. Das tut mir leid. Das schmeckt ja spitze. Ja, danke schön. Pfundig. Rote Wurst. Da gibt es auch noch Weiß und eine kleine Frankfurt. Das sind da noch. Das ist ja super. Noch Senf, dann würde ich vielleicht auch. Ja, ein bisschen Hindelmeier-Senf noch. Ja, Sie haben ein bisschen noch hinterm Ohr. Dankeschön. Oh, sehr gut. Und das schmeckt ja pfundig. Sagenhaft die Weißwürste. Jetzt füge ich mir doch auch eine. Oh ja. Ja, ich nehme dann auch eine. Die Fiona am Baum, die da hängt, ist auch pfundig. Die schmeckt ausgezeichnet. Ja, jetzt würde ich sagen, Garten ist schön und Würste sind auch schön, aber wir machen da trotzdem jetzt mal sogar Weißwürste. Zwitschergevögel aus und. Die sind gut. Ja. Vielleicht könnte ich noch ein paar Spargelstechen dazu. Ja. Spargel mag kein Spargel. Außerdem ist der total hin, der Spargel. Das ist ganz kaputt. Wirklich sehr lecker. Gar kein Spargel mehr da. Das ist schade. Ja, meine Herren, da haben wir es wohl wieder mal geschafft. Oh, da hängt noch eine Stadtwurst. Die fresse ich jetzt noch auf. Ich werde mir auch so einen Wurstbaum in den Garten. Ja, die sind sehr pflegeleicht und sehr dankbar. Und Sie sehen ja, es ist. Ja, das glaube ich. So. Meine Damen und Herren. Aufsteigen. Die größten Würste hängen immer nach oben. Da kommt man nicht hin. Fall ich dann bestimmt runter und bleibt dann in der Erde stecken. Das kenne ich. Ja, wenn Sie so ungeschickt sind. Ja, ich nun. So, liebe Hörer, das war eure Tagesordnung. Auch schon wieder vorbei, ich mag aber nur Wurst. Ja, Sie kriegen nachher noch was von dem anderen Baum da drüben, von dem Wurstbusch. Ach so. Die Tagesordnung stand heute unter dem Motto Tagesordnung Hollandaise, würde ich sagen. Wow, warum nicht? Und es haben mitgewirkt Clemens Kieser, Sven Saar, Kai Schreiber und Caroline Hertha. Und die sagen jetzt alle, wie gehabt, wie immer, wie gewohnt, wie gewollt. Aber vielleicht diesmal nicht zu laut. Nicht zu laut vielleicht. Ein bisschen zu leise vielleicht diesmal. Tschüss.